in schillernden Farben lächelt mich die Columbia-Fackelträgerin von ihrem Podest an, als wollte sie sagen, willkommen im Reich der Träume. Jetzt kommt Django. Dass die vor die Mikros treten, sich an die Hodensäcke packen und noch lachen und die Leute beschimpfen, die es wagen, ihre Korruption überhaupt auch nur zu benennen. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Listen to us. Listen to us. Guten Morgen, hier ist Niemandsland, hier ist 91.4 FM bei Contrabanda in Barcelona. Wir beginnen mit einer neuen Sendung von Niemandsland. Wir senden wie immer direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Es ist Samstag, der 9. Februar 2013. Wir von Contrabanda machen Sendungen für Leute hier in Barcelona. Aber auch weltweit. Und Niemandsland ist eine spezielle Sendung für Leute weltweit und hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Es gibt wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 37 73 66. Am Mikrofon und an der Technik, wie immer, Detlef Jeskals. Guten Morgen für die einen, guten Tag für die anderen, guten Abend und gute Nacht für die, die uns in unserer Wiederholungssendung nachts hören. Die beginnt nämlich in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zwischen 1 und 3 Uhr. Guten Morgen also. Jo! Das Leben hocke ich in ihren engen Sachen. Mich peinigt die Gefangenschaft, noch mehr ihr übles Lachen. Sie kennen nicht die Namen der Früchte, die ich aß. Die Namen nicht der Bäume, die weiten Wipfelräume, die ich im Flug durchmaß. Die ich im Flug durchmaß. Sie zogen mich zu sich herab, sie zwangen mich zu Dingen, die meine Würde nicht erlaubt, und doch ließ ich mich zwingen, weil ich am Leben hänge, viel stärker noch als sie. Sie kennen keine Stille, die Rhythmen einer Grille, glaub ich, verstehen sie nie. Glaub ich, verstehen sie nie. Ich fahr auf einem Rad im Kreis, ich reite auf den Schweinen, ich mache mich zum Hampelmann und könnte weinen, weinen. Sie fühlen sich so erhaben. Sie brauchen mich zum Spott, sie brauchen mich zum Quälen. So krank sind ihre Seelen. Hilf ihnen, lieber Gott, hilf ihnen, lieber Gott. Heute unter anderem auf dem Programm sehr viel Politik, natürlich, Korruption hier in Spanien, es wird nicht besser, es wird immer schlimmer, aber auch sehr viel Kultur, nämlich Kino. Die Filmfestspiele in Berlin sind eröffnet und da gibt es einiges zu berichten. Wenn alles gut geht, wird auch heute unser Kinoexperte Bammel hier auftauchen und uns ein paar Filme vorstellen. Unter anderem natürlich auch so illustre Erscheinungen, cinematografische Erscheinungen wie Quentin Tarantino. Gleich das erste Berlinale-Wochenende bietet jede Menge Stars. Davon lebt auch die Berlinale, vom Glamour und vom Glanz der Hollywood-Stars. Am heutigen Samstag werden vor allem Hugh Jackman, Anne Hathaway und Amanda Seyfried auf dem roten Teppich glänzen. Sie sind die Stars der Filmfassung des Musicals Les Misérables und sie singen selbst. Hollywood-Stars, die meisten zumindest, sind gut ausgebildete Leute, die sowohl singen als auch tanzen als auch schauspielern können, das muss man sagen. Für Fans zählt dieser Termin schon jetzt zu den Festival-Highlights. Für die Gala-Premiere am heutigen Samstagabend werden im Friedrichspalast auch Jackman und seine Filmpartnerinnen erwartet. Tom Hoopers Version des Musical-Klassikers hat es auf 8 Oscar-Nominierungen gebracht, darunter die Nominierung als bester Film. Auch Jackman und Hathaway könnten eine der goldenen Statuen einheimsen. Einen Berlinale-Bären wird es allerdings nicht geben, denn Les Misérables läuft nicht im Wettbewerb, sondern als Berlinale-Special. Dafür ist Samstag, der heutige Samstag, der große Tag für den ersten deutschen Wettbewerbsbeitrag. Thomas Arslan stellt seinen Film Gold vor und ist damit der einzige deutsche Regisseur im Rennen um die Bären. Arslan erzählt die Geschichte deutscher Auswanderer, die Ende des 19. Jahrhunderts in Kanada ihr Glück versuchen. In der Hauptrolle Nina Hoss, die erst im vergangenen Jahr mit Barbara auf der Berlinale beeindruckte. Zumindest eine kleine deutsche Beteiligung gibt es außerdem im Film The Necessary Death of Charlie Countryman. In Person von Herrn, manche mögen ihn nicht, andere schwören auf ihn, Til Schweiger, der hier neben Shia LaBeouf, Mads Mikkelsen und Rupert Grint spielt. Regisseur Frederick Bond hat sich bisher vor allem mit Werbeclips einen Namen gemacht. Jetzt präsentiert er sein Spielfilmdebüt. Seine Hauptfigur, Charlie Countryman, gespielt von LaBeouf, verliebt sich während eines Europatrips in eine rumänische Schönheit, die allerdings nicht ohne Komplikationen zu haben ist. Am dritten Wettbewerbsbeitrag des Tages stellt der russische Regisseur Boris Klepnikov sein Drama Dolgaya Shastlivaya Shchin, A Long and Happy Life, ein langes und schönes Leben vor. Oder fröhliches Leben. Einen Film, glückliches Leben. Jawohl, jetzt haben wir es. Ein Film über Korruption in der nordrussischen Provinz. Am heutigen Samstagabend wird die Schauspielerin Isabella Rossellini mit einer Berlinale-Kamera geehrt. Die 60-Jährige war 2011 Jurypräsidentin und auch in den Jahren zuvor war sie häufig zu Gast in Berlin. Jetzt wird ihr Engagement für die Berlinale ausgezeichnet. Im Anschluss an die Preisverleihung im Delphi Filmpalast hat die Fortsetzung von Rossellinis tierischer Kurzfilmreihe Premiere. In Mamas schlüpft Rossellini wieder in die unterschiedlichsten Tierrollen. Dieses Mal, um die Mutterinstinkte der verschiedenen Arten zu erkunden. Auf der Cinema for Peace Gala werden auch in diesem Jahr wieder Schauspieler geehrt, die sich in besonderer Weise engagieren. Bei der Veranstaltung wird am Abend unter anderem Schauspielerin Veronika Ferres für ihren Einsatz gegen Antisemitismus und Fremdenhass geehrt. Die südafrikanische Schauspielerin Charlize Theron bekommt ihren Ehrenpreis für ihre Arbeit mit der Initiative Africa Outreach Project, die gegen die Ausbreitung von HIV und AIDS kämpft und sich für Aufklärung über dieses Thema einsetzt. Aus den Fenstern dringt Gelächter und der Abend senkt sich wie ein Mantel. Und die großen Boulevards sind sauber aufgeräumt. Und der Junge dort, der mit den langen Haaren, bin ich das der dort, der mit der Gitarre? Es ist schon so lang her, als hätte ich es geträumt. Ich erinnere mich noch an den Tag, es war ein Frühlingsmorgen. Ich ging und die Tür fiel hinter mir ins Schloss. Und vor mir lag die große Straße und hinter mir, was sie vergaßen, ein Schiffchen war ich auf dem großen Fluss. Schenk mir diese Nacht, ich habe so viel an dich gedacht. Wirst du da sein, wenn alle schlafen? Wirst du meinen Schlaf bewachen? Schenk mir diese eine Nacht. Sie hatte nichts gewusst von meinen Träumen, von den Stimmen aus meinem Niemandsland. Die letzte Platte lief, dann war ich raus und niemals, niemals sagte ich nie mehr nach Haus. Dann kam nichts und ich nahm es in die Hand. Diese Nacht, ich habe so viel an dich gedacht. Willst du da sein, wenn alle schlafen? Willst du meinen Schlaf bewachen? Schenk mir diese eine Nacht. Ich werde diese Straße gehen. Ich weiß noch nicht, wohin ich trug. Ich werde sehen. Bei euch werde ich krank. Ich brauch mein eigenes Leben. lass mich nicht stehen. Mittlerweile auch hier im Studio eingetrudelt, Werner und Bammel, die werde ich gleich sofort vorstellen. Aber vielleicht zwischendurch, bis die sich hier eingerichtet haben, die Mikros eingeschaltet sind und wir den Mikrotest gemacht haben, ein Lied. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Die Stimme, meine Damen und Herren, werden Sie garantiert erkennen, die ist unverkennbar. Eine Stimme von heute im Stile der 30er Jahre. Ich find bei mir zu Hause keine Ruhe. Es klopft, es hämmert, es donnert immer zu. Es bellt, wow, wow, es schreit, miau. Bei mir geht's wie im Irrenhause zu. Des Nachts um vier mit einem Male, da hör ich Eisenbahnsignale. Und fragen Sie sich jetzt erstaunt, woher das kommen kann. Dann bitte hören Sie mich an. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogenprall. Er macht das Küssetauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er ist beim Film die wichtigste Person. Was wär beim Blitzen ein Donner ohne Ton? Der Der schärfste Schuss, der schönste Kuss, wäre ohne Knall doch keine Sensation. Und wenn im Mai die Knospen springen, dann müssen Fink und Lerche singen. Wenn eine Bombe explodiert, dann hustet er wie toll. Und das klingt nachher wundervoll. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogenprall. Er macht das Küssetauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogenprall. Er macht das Küssetauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Herr Max Rabe mit seinem Palastorchester anlässlich des heutigen Hauptthemas unserer Sendung Filme, Filme, Filme, Berlinale läuft, ist angelaufen, Donnerstagabend eingeweiht. Und heute Abend geht's weiter mit einer großen Gala-Show. Ich begrüße mal unsere Studiogäste. Hallo, guten Morgen, Bammel, wie geht's? Moin, moin, sehr gut geht's. Ja? Die Sonne scheint, ist warm draußen, das tut dem Rücken wohl und... Da freut sich das Herzchen. Da freut sich das Herz und das Gemüt. Und Werner ist auch hier, hallo, guten Morgen. Mir geht's genauso, da kann ich nur dem Bammel zustimmen. Bammel hat uns hier gerade Visitenkarten von St. Pauli zugesteckt. St. Pauli-Fans gegen rechts, FC St. Pauli 1910. Die berühmte Faust, die das Hakenkreuz zerschlägt. Ist das noch eine Gefahr in Deutschland rechts? Ist ein kleiner Scherz. Du hast schon bessere Witze gemacht, Scherz. Mein Lieber. Gut, toll. Ist das eine Faninitiative von St. Pauli, offiziell? Ja, ja, aber das gibt schon seit über 20 Jahren. Also diese, zwar so mit der Auftakt für die Kampagne gegen Rassismus im Stadion und gegen dumme Sprüche. Und damit haben die damals angefangen, glaube ich, mit diesen Aufklebern. Ja. Und sind gern gesehene Mitbringsel. Kann man überall in der Welt verkleben. Ja, ja, wir werden hier auch an die Studiotür natürlich nachher eins kleben und auch an diversen Orten in der Stadt. Dann haben wir hier ein Stadionfoto, so ein Aufklappbild vom St. Pauli-Stadion. Bammel, du hast Stadion, du hast gerade gesagt, das wäre nicht mehr aktuell. Ja, es ist die alte Haupttribüne. Diese Postkarten, muss ich zugeben, werden jetzt gratis im Fanshop verteilt. Keiner will das mehr sehen, leider. Nee? Dabei war es doch so schön, das alte Stadion. Ja, so richtig altmodisch, so wie so ein englisches Zweitligastadion sieht das aus, ne? Ja, man fast wenn man da rumgelaufen ist, hatte man immer Schiss, dass einem demnächst das Dach auf den Kopf fällt. Ja. Und wie sieht's heute aus? Ja, ein bisschen moderner, würde ich sagen. Was haben die denn da gemacht? Findest du das okay oder... Ja, im Prinzip ist es natürlich schön, weil es mehr Platz gibt und bequemer ist, aber Fins hat auch schon viele Nachteile. Also St. Pauli ist eben jetzt in der zweiten leider immer noch, aber im Profifußball angekommen mit dem Stadion. Ne? Also alles hübsch, Kamera überwacht und... Und das klingt ein bisschen kritisch jetzt. Kamera überwacht heißt natürlich... Hier ist, glaube ich, auch teurer geworden, ist auch scheiße. Privatsphäre ist weg, ja. Gut, die Polizei wird natürlich sagen, ja, das ist zu ihrem Schutz, um Ausschreitungen zu verhindern und die Schuldigen direkt zu ergreifen und dingfest zu machen. Da ist der Verfassungsschutz ja ganz vorne weg in Deutschland, ne? Schuldige ergreifen. Ja, das ist auch eine hitzige Diskussion. Ich weiß nicht, ob das inzwischen noch aktuell ist, aber es gab den Plan, die Domwache, das ist so eine Kiste, wo die Bullen sitzen, um das Volksfest zu überwachen, mit in das Stadion zu integrieren. Und da kenne ich aber leider den aktuellen Stand der Dinge nicht. Aber es gab ja auch natürlich bei den Fans die haben sich nicht alle wirklich gefreut, dass jetzt die Bullen da ihr eigenes Büro auf der neuen Tribüne kriegen. Ja, das wäre ja, als holt man sich die Polizei ins Wohnzimmer, ne? Sozusagen. Ganz genau. Und da gab es ja auch Versuche mit Drohnen, mit diesen Aufklärungsdrohnen, die hat man ja auf Rockfestivals und in Fußballstadien schon eingesetzt. Mhm. Die schwirrten dann über die Leute auf einmal. Das waren schon begegnet, so ein Ding auf einem Festival. Ja? Und da sind Steine gehagelt. Das war die tollere Reaktion der Leute. Ja. Die haben direkt Bierbüchsen und Steine geworfen auf die Drohnen, die da rüberflogen. Okay, und dann wurden die wieder abgezogen. Schwer zu treffen, die Dinger, ne? Wenn der Stein wieder runterkommt, dann. Ja, das stimmt. Gut, heute zwei große Themen auf dem Programm. Die Themen hatte ich vorhin schon angekündigt, zu Eingang. Filmfestival in Berlin, Filme, aber auch Korruption, die praktisch jeden Tag neue Höhepunkte erreicht. Man weiß gar nicht mehr, was man überhaupt berichten soll, weil es ist eine Flut an Korruptionsfällen. Ich habe gestern mal die Zeitung aufgeschlagen und habe insgesamt in dieser kleinen 20-Minuten-Zeitung, die ist ja nicht dick, die heißt ja 20 Minutos, das ist eine Gratiszeitung, habe ich insgesamt 25 verschiedene Korruptionsfälle präsentiert bekommen als kleine oder größere Artikel. 25 verschiedene, die wenig zu tun haben mit den aktuellen, mit dem Kauf der Regierung durch die Großkonzerne und die IBEX 35-Konzerne, die haben sich ja die Regierung gekauft, sondern es sind überall neue Fälle, die schießen praktisch wie die Pilze nach einem Regen aus dem Boden. Das sind also die Themen, meine Damen und Herren, im heutigen Niemandsland. Wir senden direkt, wer uns jetzt hört und hat sich jetzt erst dazugeschaltet. Sie hören Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Es ist Samstag, der 9. Februar 2013. Die Sonne scheint und wir freuen uns, dass wir Ihnen vielleicht zwei wunderschöne Stunden bieten können. Mit Musik, Unterhaltung, Informationen und allerlei Klamauk vielleicht auch noch. Das gehört ja auch dazu. Wenn ihr einverstanden seid, fallen wir mit der Tür ins Haus. Filme. Bammel, du bist ja auch Kinoexperte. Und ich glaube, das ist nicht übertrieben, keine Übertreibung von mir, sondern du bist selber Begründer eines Filmfestivals in Deutschland, das schon seit einigen Jahren existiert und bist auch hier sehr rührig und aktiv mit Filmen. Werner ist auch Filmkenner, zumindest wie ich. Wir sind Filmkenner, wir gucken sehr viel. Ne? Ich bin Konsument. Ich gehe nur ins Kino, also setze mich vor den Fernseher. Aber sonst habe ich da nicht viel mit zu tun. Ich darf mich auch als Regisseur bezeichnen. Ich drehe manchmal Filme für mich selber, die werde ich nie realisieren. Ich drehe meine Filme im Kopf, während ich Bücher lese. Bücher sind für mich wie Drehbücher und da mache ich mir meine eigenen Filme zu. Ich muss dann die Hauptfiguren einkleiden, ich muss mir die Landschaften vorstellen, die Gebäude und das ist auch eine schöne Aktivität. Ich glaube, Leser sind alle kleine Regisseure. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt. Ja, ich glaube schon. Bammel, du hast mir schon gesagt auf Internet über eine E-Mail, dass heute Django an der Reihe ist. Mhm. Hat mich lange drum gedrückt, den Film anzugucken. Aber warum hast du dich drum gedrückt? Bist du kein Sympathisant? Das habe ich in meinen Beitrag integriert, den ich hier so schön vorbereitet habe. Da komme ich später dann, zu. Dann, bitte. Ja, dann würde ich sagen, schießen wir los. Oder bringen wir erst einen Soundtrack, einen kleinen. Ich habe allerdings den von Louis Bacak noch nicht gefunden. Bringe ich einfach mal den von... Doch, hier ist er. Jo. Ja, den bringen wir jetzt erstmal. Soundtrack von Django und dann gibt's dazu einiges zu erzählen. Ja, Django Unchained läuft zurzeit hier in Europa in allen Kinos und in den USA auch, ganz groß, sehr erfolgreich. Ich habe einen kleinen Text vorbereitet über diesen Film und den werde ich jetzt vortragen. Es ist Sonntagnachmittag und ich war gezwungenermaßen das gesamte Wochenende daheim. Es zieht mich hinaus in die Stadt und obwohl ich eigentlich beschlossen hatte, sonntags nicht mehr ins Kino zu gehen, beschließe ich heute genau dieses zu tun. Warum nicht am Sonntag? Festivas de Días de Festivo und Fin de Semana kosten hierzulande, genau wie in Deutschland, Aufpreis. Ein Umstand, der mich schon seit vielen Jahren ärgert. Begründung der Kinobranche ist, weil die Leute am Wochenende öfter ins Kino gehen. Was für ein Unsinn. Ein Pfund Tomaten kostet am Wochenende auch nicht mehr wie unter der Woche. Naja, egal, habe ich mir gesagt. Ich gehe ins Kino. Schon seit ein paar Tagen habe ich jedenfalls vor, mir diesen neuen Tarantino-Film mit dem Titel Django Unchained, den spanischen Titel kann ich immer noch nicht aussprechen, Desencadenado, glaube ich, anzusehen. Aber ich habe das immer wieder verschoben. Ich befürchte einfach, dass der Film scheiße ist. Es gibt zu viele Hinweise darauf, dass der Film nichts taugt. Bisher gesehene Bilder lassen Schlimmes erahnen. Die großen Kinoprintmagazine schwafeln den üblichen Mist von Tarantino-Kult und der Herr selbst glotzt einen dazu wahlweise in Western-Kluft oder mit cooler Wollpudelmütze bekleidet, in gestellten Posen aus jedem Käseblatt an. Alles Dinge, die mir die Lust auf den Film genommen haben. Trotzdem beschließe ich, mir den Film anzusehen, und zwar im Kino. Eine raubkopierte Presse-DVD liegt seit ein paar Tagen auf meinem Schreibtisch, aber einen neuen Tarantino-Film muss man im Kino anschauen. Und irgendwie steigt in mir eine gewisse Vorfreude auf, während ich das Kino auswähle und hier für Tageszeitung und Internet bemühe. Ja, so ein Kinosonntag will also sorgfältig geplant sein, denn zu viele Faktoren führten in der Vergangenheit trotz oder gerade wegen des Aufpreises zu einem vermiesten Kinovergnügen. Das Arenas, der Name ist Programm, ist ein toller Saal mit Riesenleinwand und ausladenden, extrem bequemen Kinosesseln. Es liegt auf der Strecke des Stadtlinienbusses, der vor meiner Haustür fährt, aber zeigt den Film leider auf Spanisch und in digital. Ist also nix. Das Icaria, ebenfalls riesig und mit bequemen Sesseln, zeigt den Film im Original, ist aber zu weit weg. 4 Stationen mit der lila und 8 mit der gelben Linie, nee, das tue ich mir nicht an. Das nahegelegene Stadtteilkino Verdi zeigt die Originalfassung auf kleiner Leinwand, hat aber beim letzten Kinobesuch einen dermaßen miesen Service hingelegt, dass ich um diesen Laden erstmal einen Bogen mache. Letztendlich fällt meine Wahl auf das Renoir Florida Blanca, eines meiner Lieblingskinos in Barcelona und zudem bequem und einfach mit der Metro zu erreichen. Das Florida Blanca gehört zu einer spanischen Arthouse-Kinokette, Renoir, und hat 7 gut ausgestattete Säle. Kompliziertes Wort hier. Die Sitze sind bequem, die Luft im Kino ist gut, Sound und Bild sind immer top, der Service stimmt und es gibt diese praktischen A4-Infozettel, auf denen man sich wahlweise vor oder nach dem Film über das Gesehene informieren kann. Die Texte sind ordentlich geschrieben und man bekommt zusätzliche Informationen über Format, Sprachfassung und Filmlänge. Bei 35mm Kopien sogar in Längenmetern. Das finde ich echt super, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Das Personal ist am Wochenende wegen des hohen Besucherdrangs immer ein bisschen gestresst, aber für katalanische Verhältnisse trotzdem recht freundlich. Lange Schlangen sind hier am Wochenende nicht unüblich. Diese gehen manchmal bis zum nächsten Häuserblock. Ja, das mit den langen Schlangen nervt ein bisschen, aber das kann man ja durch frühzeitiges Kommen vermeiden. Und da wir ja alle, wie wir hier sitzen, bestimmt große Freunde der Pünktlichkeit sind, kommen wir gerne 5 Minuten vor der Zeit, denn das ist ja das Soldatenpünktlichkeit. Das ging ja. Okay, mir fällt beim Warten im Gewusel an den Gesprächsfetzen, die mir zufliegen, auf, dass sich die Leute offensichtlich auf den neuen Tarantino-Film freuen. Einlass. Ich habe mir einen bequemen Platz nahe der Leinwand. Ich habe einen bequemen Platz nahe der Leinwand, danke. keine brabbelnden Idioten hinter mir und eine Tüte Chips mit dazugehörigem Bier im Schoß. Der Film beginnt mit fettem Sound und gestochen scharfen Cinemascope-Bildern und in schillernden Farben lächelt mich die Columbia-Fackelträgerin von ihrem Podest an, als wollte sie sagen, willkommen im Reich der Träume. Jetzt kommt Django. Was wir hören ist The Braying Mule von Ennio Morricone, Soundtrack von Django Unchained. Hören wir da ein bisschen rein, oder? Ja, super Song. Meisterhaft. Und ich weiß nicht, ob euch das Knistern entgangen ist, was man da im Hintergrund hört. Das sind natürlich alte Vinyl-Aufnahmen. Ganz genau, von Ennio Morricone. Den Song habe ich mir auch hier irgendwo notiert. Ja, ich habe den hier auf deinem Zettel. Ah ja, okay. Das ist The Braying Mule aus dem Clint Eastwood Western von 1971 mit Shirley MacLaine. Das ist dieser Film mit der Prostituierten, die sich als Nonne verkleidet. Wunderbarer Film und der Soundtrack gehört zu dem schönsten, die Ennio Morricone meiner Meinung nach geliefert hat. Two Mules for Sister Lane ist der Haupttitel, der Titel des Films. Django Unchained, die Eröffnungssequenz des Films ist fantastisch. Eine Gruppe von 5 aneinander geketteten Sklaven schleppt sich zu Fuß, angeführt von 2 üblen Arschlöchern mit Schrotflinten, auf Pferden sitzend durch einen winterlichen, nächtlichen Wald. Aus dem dunklen Wald kommt ein Holzkarren herbeigezuckelt. Darf ich vorstellen? Dr. King Schulz, ehemaliger Zahnarzt und Kopfgeldjäger aus Düsseldorf und sein Pferd Fritz. Dr. Schulz stellt sich höflich vor und bekundet Interesse an einem der Sklaven, nämlich Django. Er möchte diesen käuflich erwerben. Die beiden Bewacher legen ihre Schrotflinte auf ihn an und fordern ihn auf, zu verschwinden. Während Dr. Schulz also noch so mit dem köstlichen deutschen Akzent vor sich hin brabbelt, knallt er innerhalb weniger Sekunden einen der Bewacher ab. Den anderen schießt er das Pferd unterm Arsch weg, sodass er unbewaffnet und vor Schmerzen schreiend am Boden liegt, mit einem Bein unter dem Pferd eingequetscht. Ja, ihr könnt euch vorstellen, das geht ganz gut zur Sache bei Herrn Tarantino, zumindest in den ersten Minuten. Dr. Schulz bittet diesen, den schreienden Mann am Boden liegend, höflich mit dem Geschrei aufzuhören und löst derweil die Ketten von Django. Dem unbekleideten Django rät er sich, die Klamotten und das Pferd von dem Toten zu schnappen und dann mit ihm zu kommen. Er zahlt dem immer noch schreiend am Boden liegenden Gehilfen 125 US-Dollar für den Sklaven, besteigt seinen Kutschbock und wendet sich, bevor sie losreiten, noch einmal an die 4 angeketteten, staunenden Sklaven. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert, ne? Ein Pferd so zu schießen, wo gibt's denn sowas? Das macht man doch nicht, das ist doch unfein, ne? Ja, im Abspann war zu lesen, dass keine Pferde erschossen wurden, aber Naja, Pferde können auch Schauspieler, ne? Man darf Negersklaven und ihre Bewacher erschießen, aber Pferde nicht. Also im Wilden Westen ist das glaube ich, das erste und einzige Mal, dass auf ein Pferd geschossen wird. Ne? Normalerweise geht es um die Person. Ne? Oh, Werner, Moment. In den meisten Western fliegen die Pferde nur so, die purzeln nur so durcheinander. Ja, klar, aber der Ehrenkodex ist, auf die Männer, auf die Cowboys und die Indianer zu schießen, aber nicht auf die Pferde. Ja, du bist schon beim Thema. Ich habe mich früher immer gefragt, warum sie immer die armen Indianer abknallen und nicht erstmal die Pferde, dann könnten die ja wenigstens noch weglaufen. Da ist der Tierschutzverein dagegen, das darf man nicht. Okay. Ich darf kurz an einen großartigen Film erinnern, zumindest für mich ist der großartig, The War Horse, das Kriegspferd von Spielberg. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, von Spielberg. Ja, ich habe den gesehen, ich fand ihn nicht uneingeschränkt gut, sage ich mal. Ja, das ist klar. Ich fand das tolles Kino. Gut, aber fahre bitte fort. Okay, wir stellen uns die Situation vor, diese angeketteten Negersklaven stehen, darf man sagen, Neger, da kommen wir später zu. Nein, darf man nicht, aber da können wir später drüber reden. Die Negersklaven, die Afroamerikaner, ich sag Negersklaven, stehen angekettet und gucken Befreier an, und Django hat sich inzwischen seine Klamotten zusammengesammelt. Der Herr Dr. King Schulz sitzt auf dem Kutschbock und schaut nun diese verblüfften Sklaven noch einmal an und gibt ihnen noch was mit auf dem Weg, bevor er loszuckeln will mit seiner Kutsche. Also wie ich das sehe, habt ihr zwei Möglichkeiten. Die 27 Meilen zurück zum Sklavenhort zurückzulaufen und euch gesetzestreu dem ehemaligen Besitzer auszuliefern, oder sich nach einem Ort in diesem Land umzusehen, in dem ein etwas liberaleres Klima herrscht. Er wirft den immer noch ratlos dreinblickenden Sklaven den Schlüssel für die Fußfesseln zu, ergänzt noch mit dem Finger gen Himmel weisen, falls sich kein Hobbyastronom unter euch befindet. Der Nordstern ist jener dort. Okay, die beiden Helden des Films machen sich auf den Weg, die Sklaven lösen ihre Fesseln und widmen sich dem verletzt am Boden liegenden ehemaligen Peiniger. Widmen ist hier ein Euphemismus. Ich nehme an, die verpassen dem eine ganz schöne Tracht Prügel, oder? Ah, der eine oder andere möchte sich den Film ja vielleicht noch angucken, also, deswegen spare ich euch die Einzelheiten. Ja, eine tolle Szene jedenfalls. Bueno, in den kommenden Stunden des Films werden diese beiden Flüchtigen, also Dr. King Schulz und Django, zu Verbündeten, denn Dr. Schulz ist auf der Suche nach den drei Brüdern Brittle Brothers, deren Kopfgeld er kassieren will. Django weiß, wie die Typen aussehen und wo ungefähr sie zu finden sind. Und er, Django hingegen, ist auf der Suche nach seiner ebenfalls versklavten Frau, die Deutsch spricht und Brunhilde von Schaft heißt. Sein Befreier soll ihm also dabei helfen, diese aus den Händen ihrer Peiniger zu befreien. Der Deal ist klar, eine Hand wäscht die andere. Sie verbringen einen gemeinsamen Winter miteinander, jagen gesuchte Verbrecher, verdienen viel Geld. Auf ihrer Reise werden sie zu Freunden und erleben zahlreiche Abenteuer. So ist es zumindest in dem Film genannt, ein Niggersklave auf dem Pferd sorgt natürlich überall, wo sie ankommen, für Ärger. Dieses Wort Nigger wird übrigens in dem Film sehr inflationär verwendet, kann man sich dran stören, ist aber vermutlich so, weil es sind halt die Vereinigten Staaten und außerdem noch vor 200 Jahren. Da hat man sicher einen anderen Sprachgebrauch gepflegt und auch natürlich einen anderen Umgang mit den Menschen anderer Hautfarbe. Also, halten wir uns nicht länger Wort an, auf an den Wörtern Niggersklave oder Nickerhure. Das wird oft verwendet. Die Situation, in die sie geraten, jedenfalls lösen sie entweder mit Bauernsprache und der Sprachgewandtheit von Dr. Schulz, der so einen wunderbaren deutschen Dialekt hat, oder mit simpler Waffengewalt. Was andere Kinobesucher für komisch oder Tarantino-typische Coolness hielten, hat mich jedenfalls schlichtweg gelangweilt. Seine Filmzitate und Referenzen an die Spaghetti-Western der 60er und 70er Jahre sind so aufdringlich, die Gags vorhersehbar und manche funktionieren schlichtweg nicht. nochmal zum Filmtechnischen. Die Ausstattung fand ich auch nicht so. Also das wirkt alles irgendwie seltsam künstlich und sauber. Fast wie so eine Mischung aus so 70er Jahre TV-Schwachsinn wie Roots oder Rauchende Colts. Kamera und Montage sind auch für einen großen Hollywood-Streifen eigentlich eher einfallslos. Und es will Herrn Tarantino einfach nicht so richtig gelingen, einen richtig guten Western aus dieser flachen Rache-Story zu formen. Tarantino verzettelt sich hier deutlich, indem er gleich... jetzt bin ich ins Schleudern gekommen bei meiner ganzen Meckerei über die schlechte Qualität des... Ja, indem er gleich was macht? Er fällt mit der Tür ins Haus, oder ja. was? Ja, und er lässt auf Momente vermeintlicher schicker Western-Nostalgie so seltsam befremdliche Traumsequenzen folgen, was sehr störend ist. Der Protagonist trifft unter anderem seine Geliebte, die er sucht, in so einem zugefrorenen See beim Baden. Total seltsam, man weiß gar nicht, was das soll irgendwie. Vielleicht ist es so ein bisschen die Idee dahinter, dem Film so einen künstlerischen Anspruch zu geben, geht aber voll in die Hose. Naja, vielleicht wollte er, ich habe mir hier noch notiert, vielleicht wollte er ja einen ganz anderen Film machen. Ein Sklavendrama im Giacopetti-mäßigen Italo-Exploitation-Style. Man weiß es nicht. In zahlreichen Publikationen war jedenfalls zu lesen, dass Tarantino während der Zeit des Drehs zu seinem letzten Film in Berlin gelebt hat und in Berlin diese deutschen Karl-May-Filme der 60er Jahre kennen und lieben gelernt hat. Vielleicht hat er sich ja auch hier zu sehr inspirieren lassen. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe diese Filme, aber eigentlich sind sie schon miserable Heimatschnulzen mit Indianern. Mit jugoslawischen Indianern mit schiefsitzenden Perücken und... aber tollen Klamotten, ne? Also ja. Wirklich sehr ästhetisch ansprechenden Indianerklamotten. Ich weiß nicht, du bist ja viel jünger als ich. Wir hatten damals den Bravo-Starschnitt von Nchonchi, von Winnetou und von Old Shatterhand. Ja, also die einmal hingen alle in allen und dann alle drei einzeln. Ja, die hingen in allen Jugendzimmern an den Wänden. Bravo-Starschnitt. Das waren zwischen 14, 15 Teilen und man konnte sich und der Kopf kam natürlich zum Schluss beziehungsweise das Gesicht. Ne? Es begann immer mit einem Schuh. Ja, der linke Schuh. Das war das erste, was man sah von Winnetou in der ersten Folge. Und dann musste man viele, viele Monate warten, bis man den zusammen hatte. Ich erinnere mich gut, ich hatte aber nur den Winnetou, also. Ja? Ja, es gab sie alle. Es gab also Nchonchi, war bei den Mädchen sehr beliebt. Die Jungs wollten alle Old Shatterhand oder Winnetou, klar. Ich fand Nchonchi geil. Ja, ja, natürlich. Oh, Nchonchi und Klecki Petra, der weiße Vater. Gut, also du meinst Bammel doch nicht so empfehlenswert. Ja, da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Ich habe nochmal ganz kurz den Rest der Handlung zusammengefasst und auch nochmal ein bisschen was zu der Musik. Ja, die Winnetou-Filme, tolle Sache, aber es sind eben keine Western eigentlich, oder muss man sagen. Also man wundert sich eigentlich, dass nicht zwischendurch mal ein Typ in Lederhose durchs Bild spaziert und anfängt zu jodeln. Also, und genauso ist es bei Tarantino, das ist irgendwie auch kein richtiger Western, das gelingt ihm nicht. Aber, auch wenn das überall fett und groß zu lesen ist, hier Italo-Western, ich fand wenig Western, aber naja, dazu kommen wir noch. Insgesamt gibt es im Film, nochmal zum Thema mit diesen Deutschen und den Western von Karl May, gibt es in dem Film vielerlei Hinweise auf Tarantinos Vorliebe für deutsches Kulturgut. Das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Und auch nach dem Film waren so ein paar Leute, die haben Englisch gesprochen, irgendwie im Kinofoyer, die haben auch darauf hingewiesen, wie denn das kommt, dass da so viel Gutes an den Deutschen gelassen wird in dem Film. Keine Ahnung. Mich hat es ein bisschen gestört, aber... Oder wenn die Negersklavin, wie hast du gesagt, Brunhilde... Schacht. Schafft, das ist natürlich Schafft. Gleichzeitig ein Verweis auf diesen Blaxploitation-Film Schafft mit Richard Roundtree, aber sie heißt Brunhilde von Schafft. Ungewöhnlicher Name für eine schwarze Sklavin, ne? Ja, ja. Ich hatte verstanden von Schacht und habe dann gedacht, vielleicht ist das dann die Vorfahrin oder die Großmutter von Hilmar Schacht bei den Nazis. Hilmar Schacht. Dass da seine Affinität zum deutschen Kulturgut herkommt, aber wenn die Schacht heißt. Nun ja, ich werde auch erklärt im Film, warum sie so heißt. Also... ganz kurz dazu, diese Siegfried oder die Nibelungensage spielt eine große Rolle in dem Film. Also die Brunhilde, die eben einsam und allein irgendwo wartet, umzingelt vom Höllenfeuer, das nun der gute Django Siegfried bannen muss, und der muss auch den Drachen wohl erlegen. Das ist vermutlich der Oberbösewicht, der Sklavenschinder, der Besitzer von Brunhilde. Die dann auch eine Schwester oder eine Cousine, die Kriemhild heißt, oder kommt die nicht? Nee, die taucht nicht auf, seltsamerweise. Der liefert sozusagen die Kurzfassung, aber der Film ist ja immerhin 160 oder 165 Minuten. Das reicht auch eigentlich mit einem deutschen Heldentum dann da in dem Film. Ich fand das witzig, also hat schon macht Spaß. Diese Sachen sind echt gut gemacht. Nebenbei mit dem deutschen Kulturgut nochmal in dem Film. Die trinken deutsches Bier, die Jungs. Also das ist wirklich gut. Der Schwarze, der gerade aus dem Sklavencamp kommt und völlig ausgemergelt ist, geht mit seinem Befreier in den Saloon und trinkt einen großen halben Liter Schultheißbier und trinkt sozusagen das erste Mal in seinem Leben Bier. Das ist ziemlich lustig, das Gesicht anzugucken. Ja, ich habe hier gerade Django Trailer. Hier sehen wir den Maschinengewehr-Freak, der die alle umnietet mit seinem... Der Ur-Django. Das ist der Ur-Django. Von Sergio Corbucci. Spaghetti Western hoch 10. Alle Pistolenmänner kommen zusammen und er zieht eiskalt ein Maschinengewehr raus und ballert die einfach nur so ab. Das heißt, die Technik hat die klassischen Duelle praktisch hier völlig entwertet und ins Absurde geführt. Ein Maschinengewehr kann 30 Leute abballern wie nix. Damit war der Western eigentlich gestorben, zumindest der klassische Duell-Western. Was auch interessant war, die Gesichter des Italo-Westerns. Ich habe den Film ja nicht gesehen. Diese Großaufnahmen, diese Augen, die zusammenkneifen. Das macht er gar nicht, das ist ganz seltsam, ja. Keine ja. Großaufnahmen. Es gibt so Reißschwenks und Zooms, wie das im Italo-Western auch üblich war, aber diese Leone-mäßigen Großaufnahmen von zerknitterten Gesichtern gibt's gar nicht. Das ist irgendwie, weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht wollte er einfach, dass der Film nicht zu sehr aussieht wie eine Kopie von einem Leone-Film, aber das gelingt ihm ja sowieso nicht. Also nochmal zum schlechten ersten Teil des Films ist noch zu sagen, dass nach dieser Episode mit den, was wir gerade auch gesehen haben in dem Trailer oder gehört haben, ja, diese Kapuzenmänner, die mit dem Maschinengewehr über den Haufen geschossen werden, da gibt's auch einen Querverweis, wie eben zahlreiche Querverweise auf andere Italo-Western. Der Django in diesem Film von Tarantino muss sich auch gegen so eine Übermacht von Kapuzenmännern zur Wehr setzen. Ist aber meiner Meinung nach auch ziemlich blöd und unkomisch gelöst. Also, naja, das ist so eine Sache mit dem Humor. Darüber kann man streiten. Technisch finde ich ihn einfach in der ersten Hälfte ziemlich daneben. Dann ist es aber so, ich saß halt in diesem Kino und die ersten Leute haben schon so kopfschüttelnd das Kino verlassen und keinen Bock mehr gehabt. Ich habe auch überlegt zu gehen und dann kriegt er aber irgendwie die Kurve und wird richtig dramaturgisches, gutes Kino. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo seine beiden Helden zum Ende dieser Reise kommen und Candyland erreichen, die Farm von dem Sklavenhalter, wo nun diese Brunhilde von Schaft gefangen ist. Und da wird es richtig spannend. Ich lese mal wieder ab, weil ich kann das nicht aus der Hüfte. Also die Helden sind endlich auf der Sklavenhalterfarm Candyland angekommen und wickeln einen ausgeklügelten Plan, um den Besitzer von Brunhilde zu überreden, ihnen die nutzlose Niggerhure, das ist ebenfalls Originalwortlaut des Films, nicht bei mir, zu verkaufen. Es geht um Rassismus, um verbotene Liebe, um unterdrückten Freiheitsdrang. Der Film verlässt das Western-Terrain und wird hier verdammt spannendes Antirassismus-Drama. Leonardo DiCaprio, ich wiederhole, Leonardo DiCaprio, ist wirklich hervorragend in dem Film. Also, er spielt die Rolle des fanatischen Plantagenbesitzers Calvin Candy und die Szene, in denen er den anwesenden Gästen beim Abendessen die angebliche Überlegenheit der weißen Rasse anhand eines Sklavenschädels erklärt, derartig beängstigend. Also so stelle ich mir einen Rassisten vor irgendwie. Ich habe richtig gedacht, wer schwingt da den Hammer, und neben dem Herrn möchte ich jetzt nicht sitzen. Also, Ziemlich gut gemacht. Es hat er echt cool auf die Reihe gekriegt. Glänzend auch die Leistung von Samuel Jackson als alternder krittender schwarzer Sklavenaufseher im Ruhestand. Und der ist so ein Typ, der so Spaß dran hat, seine schwarzen Mitmenschen zu gängeln und zu quälen. Das Ende wird nicht verraten, aber nach dem Befreiungsversuch von Brunhilde, der misslingt, und nach einem irrsinnigen Shootout-Massaker im John Woo-Style, nachdem das alles abgefeuert ist und ein Großteil der Schurken buchstäblich in Stücke geschossen ist, ergibt sich Django der Übermacht. Bisschen seltsam, aber er macht das. Zu den Klängen von Richie Havens Song Freedom. Woodstock. Woodstock, genau. Es ist ein richtig, richtig geiler Song. Ja. Der passt richtig gut in dem Moment. Django steht aus einem zu einem Bretterberg zusammengeschossenen Kleiderschrank auch. Ebenfalls einer der ganz großen Momente. Wenn auch unlogisch, weil seine Gegner, die übrig sind, könnten ja jetzt gleich über den Haufen schießen. Aber stattdessen entlassen sie ihn. Und er soll irgendwie sich zu Tode schuften in so einer Kupfermine, glaube ich. Ja, zum Ende des Films gibt es dann den üblichen Mix aus unterhaltsamer Tarantino-Kultur, Tarantino-Coolness und Popkultur-Zitaten und einige weitere hübsche Soundtrack-Ideen. Ihr hört das schon im Hintergrund, was da läuft, ist über den Who did that to you von John Legend. Ich glaube, es ist eine andere Version, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht muss ich mal kurz Es ist die Django Unchained Soundtrack-Version. So ein geiles Stück. Gut, wir kommen auf die 11-Uhr-Marke zu. Ich bin gleich fertig. Ja, die Kontrabandeuhr ist übrigens stehen geblieben. Genau jetzt. Der Sekundenzeiger quält sich da, der zuckt so ein bisschen, aber es geht einfach nicht weiter. Oh, meine, ich spinne auch. Hier im Studio steht die Vielleicht Zeit still. Vielleicht geht draußen um uns um die Welt und wir kriegen es gar nicht mit. Vielleicht hat die Erdachse sich verschoben und eiert. Das kann auch sein. Und wir kommen in so eine Zeitschleife. Prima, gute Sache. Und wir sitzen hier und quatschen über Italo-Western. Ja. Das kann Besseres passieren. Ja, nochmal zur Musik. Den Titelsong haben wir schon gehört von Enrique Bacaluf, ein argentinischer Komponist, der hier in den 60er Jahren massenhaft irgendwie Filmsoundtracks geliefert hat. Neben diesem gibt es Hip-Hop-Tracks wie zum Beispiel 100 Black Coffins von Rick Ross, einen James Brown Song ganz tollen, meinen Morricone-Favoriten, den wir auch schon gehört haben, The Braying Mule von Clint Eastwood, von dem Clint Eastwood-Film, und erstmals eigens komponierte Songs, und das funktioniert auch überhaupt nicht. Die Dinger hören sich an, also gleich vergessen, ich habe mir hier notiert, ab in den Spucknapf damit. Fazit, er ist ganz klar Tarantinos unausgegorenster Film, aber insgesamt ist er trotzdem noch verdammt sehenswert und die gelungenen Szenen funktionieren einfach toll. Ich empfehle also trotz massiver Kritik, den Film anzusehen. Streiten kann man sich danach ja immer noch, auch wenn man dabei nicht auf einem Pferd sitzt oder nachts durch Barcelona nach Hause humpeln muss. Jo, danke für diese tolle Filmkritik. Ich habe jetzt noch einen Soundtrack-Song, Ain't No Grave, von Johnny Cash. Da hören wir ein bisschen rein. Ich habe übrigens deine Liste ganz brav runtergespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich hatte also von Ennio Morricone The Braying Mule, dann Django von Louis Bacalov, Blue Dark Walls, Louis Bacalov, Who Did That To You hatten wir gespielt von John Legend und nun Ain't No Grave von Johnny Cash. Body down. We'll look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 9. Februar 2013. Meine Damen und Herren, Sie hören den Katastrophenblock mit den vermischten Katastrophen und den kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einem kleinen Wochenüberblick. Die vergangene Woche. Montag, 4. Februar, Madrid. Der Vorsitzende der spanischen Sozialisten, Rubalcaba, in der Opposition, fordert den Präsidenten Spaniens, den rechten Rajoy, zum Rücktritt auf. Sie sind eine Last für die Stabilität, die Spanien jetzt braucht, sagte der Sozialist. Madrid. Täglich kommen neue Einzelheiten über den Skandal der illegalen Parteienfinanzierung der rechten Regierungspartei PP ans Licht der Öffentlichkeit. Die Tageszeitung El País druckt seit Tagen auf ihrer Titelseite und im Innenteil die Auszüge aus der sogenannten Bárcenas-Liste ab, in der akribisch die gewaltigen Summen verzeichnet sind, die an Bestechungsgeldern an die Partei bzw. einzelne Parteimitglieder und Politiker über Jahre hinweg gezahlt worden sind. Damaskus, Syrien und Iran haben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, dass sie die israelische Aggression bzw. Bombardierung nicht ohne Vergeltung hinnehmen werden. Israels Luftwaffe hatte letzte Woche in einem beispiellosen Akt an Völkerrechtsverletzung Gebäude in Damaskus bombardiert. Lissabon. Die portugiesische Regierung gesteht ein, dass es im Land bereits zu einer Hungerepidemie gekommen ist. Aufgrund der brutalen neoliberalen Kürzungspolitik im Schul- und Sozialbereich leiden bereits 10.000 Kinder an Hunger. Die Meldungen vom Dienstag, dem 5. Februar, vergangene Woche, beziehungsweise dieser Woche, Madrid. Eine Schreckensmeldung jagt die nächste. An der Korruptions- und an der Wirtschaftsfront. In Spanien werden täglich 8.500 Arbeitsplätze vernichtet. Gleichzeitig steigen die Wucherzinsen für Staatskredite, die sogenannte Risikoprämie, wie die Spekulanten und ihre Presse sie nennen. Gleichzeitig erklärt Rajoy in Berlin, wo er als Gast von Frau Merkel weilt, dass die ca. 300.000 Euro Schmiergelder, die in seine Taschen geflossen sind, falsch sei. Diese Äußerung sei falsch, außer einiger Sachen. Todo es falso menos alguna cosa. So ein Mann stellt sich da vor die Presse und erzählt, dass sein Schmiergeld falsch sei, außer einiger Sachen. So eine Dumpfbacke, haha. Mittwoch, 6. Februar. Ein saudi-arabischer Islamistenprediger forderte in einem von den Ölsteichs betriebenen Fernsehsender, der heißt Al-Macht TV, dass, Achtung meine Damen und Herren, neugeborene Mädchen bereits eine Burka tragen müssten, damit sie nicht Zielscheibe von sexuellen Übergriffen werden könnten. Der Bursche heißt Scheich Abdullah Daud und predigt unbehelligt von aller weltlichen Vernunft und Justiz in saudi-arabischen Medien. Jawohl, beim Barte des Propheten. Ob er von sich auf andere schließt, weiß man nicht. Berlin. 380 offizielle Spiele der Champions League, der Euroliga und Qualifikationsspiele der WM wurden zwischen 2009 und 2011 von einer globalen Wettmafia manipuliert. Das heißt, Spieler und Schiedsrichter wurden bestochen, um die Ergebnisse zu manipulieren. 50 verhaftete und groß angelegte Untersuchungen der Kriminalpolizei sind die Folge. Donnerstag, 7. Februar. Kanzlerin Angela Merkel drückt ihrer Bildungsministerin Annette Schavan ihr volles Vertrauen aus, obwohl diese gerade ihren Doktortitel von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf wegen Plagiatsvorwürfen aberkannt bekommen hat. Inzwischen hat Merkel schon 4 Minister bzw. 4 Leute verloren. Freitag, 8. Februar. Der chinesische Regisseur Wong Kar-wai eröffnete am Donnerstag die Berlinale, das internationale Filmfestival in Berlin, mit dem Film Der Großmeister. Eine Hommage an den Kung-Fu-Kämpfer Bruce Lee. Wong Kar-wai ist auch Präsident der Jury. Madrid, Thema Bildungsstreik. Rund 2 Millionen Schülerinnen und Schüler haben am Mittwoch dieser Woche in ganz Spanien den Unterricht verweigert, um gegen Kürzungen im Bildungssystem zu protestieren, die die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy durchgesetzt hat. Die spanische Schülergewerkschaft SE, deren Aktion von der Elternvereinigung CEAPA unterstützt wurde, bezifferte die Beteiligung auf mehr als 90%. Tausende Jugendliche beteiligten sich auch hier in Barcelona, Madrid und zahlreichen anderen Städten an großen Demonstrationen, bei denen auch gegen die Korruptionsaffäre der regierenden Volkspartei PP protestiert wurde. Ja, gleich der Kommentar hierzu von Werner. Naja, federführend bei dieser Geschichte ist ja dieser Kultur- oder Erziehungsminister Wert, ja. Aber dieser Typ, der ist ja einer von denen, der, sobald er den Mund aufmacht, lügt, ja. Aber der lügt ja sogar mit seinem Familiennamen, ne? Der heißt Ignacio Wert. Und es ist offensichtlich, dieser Typ hat keinen Wert. Er ist nichts wert. Ein Bonmot von Werner, jawohl, der ist wirklich nichts wert. Das ist ein neoliberaler Hund. So möchte man ihn gerne nennen, meine Damen und Herren, wenn Sie mir diesen Ausdruck erlauben, politisch nicht korrekt. Aber dieser Mann ist wirklich ein Beißhund, der beißt gegen alles, was überhaupt nur Staat heißt, um natürlich staatliches Eigentum in private Taschen zu lenken. Das ist sein großes Ziel, das ist überhaupt die Strategie der Neoliberalen. Und dann haben wir bald so Verhältnisse wie in England, in Großbritannien, wo in Krankenhäusern die alten Menschen, die Kranken, praktisch in ihren Betten verfaulen und verhungern, weil sich niemand um sie kümmert und Tausende sterben buchstäblich in Krankenhausbetten, weil, wie gesagt, die neoliberale Regierung und die kostenstreichenden Privatchefs dieser Kliniken buchstäblich ihre Kranken in ihren Betten verfaulen, verhungern und verrecken lassen. Sowas hat man noch nie erlebt, meine Damen und Herren, wie eben jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. Wert gehört zu diesen Leuten, das muss man sagen. Er ist einer von diesen grausamen Beißhunden des Neoliberalismus. Das ist die eine Facette von ihm, überzeugter Neoliberaler, wie viele andere auch in dieser Regierung. Und die andere ist, er ist ein Vertreter des alten Nationalkatholizismus von Franco noch, ne, überzeugter Katholik, und von daher ist er auch ideologisch belastet. Machen wir weiter in unserem Wochenüberblick in unseren Nachrichten. München. Der Gründer eines deutschen Ablegers der rassistischen Geheimorganisation Ku Klux Klan war offenbar jahrelang V-Mann des baden-württembergischen Verfassungsschutzes. Keine Neuigkeit, die sind ja alle dabei, aber eben, dass es wieder mal ans Licht der Öffentlichkeit kommt, ist erdrückend. Wie die Süddeutsche Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe berichtete, hat das Blatt dafür die Bestätigung in vertraulichen Geheimdienstakten gefunden. Ryan D. aus Schwäbisch Hall habe jahrelang Informationen an den baden-württembergischen Verfassungsschutz geliefert und dafür Geld bekommen. Das Landesinnenministerium wollte sich auf DAPD-Anfrage zum Sachverhalt natürlich nicht äußern. Wie die Zeitung weiter berichtet, wurde der Mann den Unterlagen zufolge bereits 1994 von der Behörde angesprochen. Er sollte die Neonazi-Szene ausforschen. Haha. Zunächst habe er den Status eines Informanten gehabt, schon bald sei er aber förmlich als V-Mann verpflichtet worden. Was dabei rauskommt, wenn man diese Elemente als V-Männer verpflichtet, hat man an der NSU-Szene gesehen, an diesem Mörderpack, das dann fast schon, könnte man sagen, im Auftrag des Verfassungsschutzes unschuldige Menschen abgeknallt hat, wie in einem Tarantino-Film. auch in Baden-Württemberg vor einem Jahr vielleicht schon, haben sie dann bei zwei Polizisten festgestellt, dass die auch Ku Klux Klan Vergangenheit hatten, bei Schulungen vom Ku Klux Klan mitgemacht, und wo das dann aufkam, wurde natürlich von oben abgewiegelt. Ja, die hätten ja keine Leitungsfunktionen gehabt, und das ist ja auch schon einige Jahre her. Ja? So wird damit umgegangen. Das ist es, auf dem rechten Auge blind. Das wird verharmlost, runtergespielt. Das ist gar nicht so schlimm, das waren Einzeltäter. Aber sobald man einen Linken mit einer Farbdose in der Hand erwischt, da kann man schon leicht eine terroristische Vereinigung draus machen. Das hat in Deutschland Tradition, meine Damen und Herren. Nicht erst seit den Nazis, schon aus Kaiserzeiten, seit den Sozialistengesetzen, muss man leider sagen. Bleiben wir beim Thema. Ja, Bommel. Spanien übrigens auch. Ja. Also es gab vor kurzem so eine Statistik, wie die jungen Bullen, die so auf der Straße unterwegs sind, wählen gerade die Mossos und so. Das will man lieber gar nicht wissen, irgendwie, wo die politisch stehen. Ja. Man sieht ja an dem, was sie so an der Straße mit den Leuten treiben. Man sieht auch, was die auf Demonstrationen treiben und wie die mit Bürgern, die wirklich friedlich ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht wahrnehmen, wie die mit denen umspringen. Ja, da wird's ruckzuck ist das Auge weg, ne? Ja, ja, ja, wirklich, es ist ein Skandal. Griechische Neonazis in Nürnberg. Die rechtsextreme griechische Partei Chrysi Avgi, Goldene Morgenröte, mein Gott, fast Poesie, das ist Nazi-Poesie, knüpft enge Kontakte zu bayerischen Neonazis. Im vorigen Jahr begannen die Rechtsextremen aus Athen eine Parteizelle in Nürnberg aufzubauen. Nun fand dort die erste Tagung von Chrysi Avgi-Aktivisten statt. Der bayerische Verfassungsschutz interessiert sich vor allem für Treffen einiger griechischer und bayerischer Rechtsextremisten. Die interessieren sich dafür wahrscheinlich, um da neue V-Männer zu werben. Nicht etwa, um die zu verbieten, sondern um denen Staatsgeld zu geben, damit die auch schön informieren. Das Treffen einiger griechischer und bayerischer Rechtsextremisten, also in Nürnberg. Der Dachverband griechischer Gemeinden in Deutschland ruft alle Griechen hierzulande auf, den Versuchen von Neonazis, Gewalt, Intoleranz und sozialen Kannibalismus zu propagieren, eine Abfuhr zu erteilen. Chrysi Avgi fordert unter ihrem Anführer, ein gewisser Nikolaos Maxialoulakis-Lokokos, eine Revolution in Griechenland und spricht sich für eine ethnisch reine Nation aus. So eine Dumpfbacke lässt man also einfach so nach Nürnberg einreisen und da predigen. Das wundert einen schon, dass man diesen Mann nicht an der Grenze schon packt und praktisch in Handschellen vor einen Richter führt, wegen Aufhetzung, wegen Volksverhetzung und so weiter. Nun ja. Der Freistaat. Dann kommt der Spiegel diese Woche mit einer Reportage zum Thema Der Alte und das Arschloch an die Kioske, zum Thema Terrorismus. Da geht es um den Besuch Jean-Paul Sartres bei RAF-Anführer Andreas Baader. Und allgemein, bei den Rechten natürlich in der bürgerlichen Presse, wird das als große Fehlleistung des Philosophen hingestellt. Da hat er sich geirrt, da hat er daneben gelegen, wie konnte er nur? Ein bislang geheimes Protokoll zeigt jedoch, Sartre wollte ihn vom Morden abbringen. Nun ist er wieder gut. Dieses geheime Protokoll, was man weiß, das Gespräch zwischen Sartre und Andreas Baader, war bisher unbekannt, es war intim, aber jeder, der nur 2 Zentimeter weit denken kann, wusste natürlich, dass die Geheimpolizei, die deutsche Polizei, da Mikrofone eingebaut hat und hat wirklich jedes Wort mitgehört. Nun geben sie es zu, nach so vielen Jahren, und man hat das Protokoll nun transkribiert und Auszüge sind an den Spiegel gelangt. Man schrieb den 4. Dezember 1974, der alte Philosoph in einem Peugeot wurde er zum Gefängnis in Stuttgart Stammheim gefahren, und der Denker gab sich anfangs schweigsam, doch auf der Pressekonferenz nach dem Treffen mit Andreas Baader erhob er schwere Vorwürfe gegen die von Helmut Schmidt regierte Bundesrepublik Deutschland. Die RAF-Häftlinge wurden in schallgedämmten Zellen mit Dauerbeleuchtung isoliert. Das sei Folter wie bei den Nazis, aber eine andere Folter, eine Folter, die psychische Störungen herbeiführen soll. Das hat man dem Sartre nie verziehen, dass er so etwas in der Öffentlichkeit gesagt hat. Er war dann der Alte, der war senil, ein Greis, eine Dumpfbacke. Heute wird man da wieder ein bisschen milder, weil er nämlich laut diesem Protokoll Andreas Baader aufgefordert hat, vom Morden abzusehen. Sartre, die Masse, die RAF, hat klare Aktionen unternommen, mit denen das Volk nicht einverstanden war. Dazu sagte Baader, ich lese jetzt aus der Transkription des Geheimdienstes vor, Es wurde festgestellt, dass 20% der Bevölkerung Sympathisanten von uns sind. Sachte, ich weiß es, die Statistik wurde in Hamburg gefertigt. Bader, die Situation in Deutschland ist auf kleine Gruppen bestimmt, sowohl in der Legalität als auch in der Illegalität. Sachte, diese Aktionen sind wohl für Brasilien zu rechtfertigen, aber nicht für Deutschland. Bader, warum? Sachte, in Brasilien waren Einzelaktionen erforderlich, um die Situation zu verändern. Diese waren notwendige Basisarbeiten. Bader, warum ist es hier anders? Sartre, hier gibt es nicht den Typ des Proletariats wie in Brasilien und so weiter und so weiter. Man kann das nachlesen im Spiegel. Interessant, dass das nach so vielen Jahren das jetzt nochmal aufgehorcht wird, aber das ist auch das Tolle am Spiegel. Da wird immer alles noch weiter aufgekocht, debattiert, diskutiert. Ja, und nach wie vor hochaktuell die Geschichte, nicht wahr? Wenn das so weitergeht, kann man das nicht ausschließen, dass wieder solche Gruppen, die man, die heutzutage Terroristen genannt werden, die man aber korrekterweise vielleicht als Stadtguerilla bezeichnen könnte, das kann man überhaupt nicht ausschließen, dass die jetzt wieder anfangen zu entstehen. Ja, gerade jetzt vor ein paar Tagen war ein Anschlag, ein dummer Anschlag, aber versuchter Sprengstoffanschlag in der Kirche, eine Bombe, ne? Und in Griechenland auch natürlich, ne, da fangen sie schon an mit Kalaschnikows nachts auf die Parteizentrale von der Regierungspartei zu schießen und so. Und er wollte ihn, wie du gerade gesagt hast, vom Morden abbringen. Das stimmt natürlich, man kann dieses Wort benutzen. Diese Leute, sie haben Morde begangen, an wem? Nur sollte man halt immer mitdenken, dass die andere Seite auch mordet, wie zum Beispiel gestern. Gestern Vormittag in Cordoba, ein 36-Jähriger bringt seine Tochter zur Schule, kommt zurück nach Hause, findet im Briefkasten einen Brief von der Bank, geht rauf in den vierten Stock, macht das Fenster auf und springt runter. Und dann tot auf der Straße, hat er den Brief immer noch in der Hand. Ja. Und jetzt natürlich in der Presse steht dann Selbstmord in Zusammenhang mit einer Zwangsräumung. Man weiß gar nicht mehr, der wievielte Selbstmord inzwischen in den letzten Monaten. Und gleichzeitig heißt es dann aber auch, ja, der war sowieso selbstmordgefährdet, der hat schon mal einen Selbstmordversuch unternommen. Und das stimmt auch. Den ersten Selbstmordversuch hat er unternommen vor ein paar Monaten, da hat er sich mit dem Messer in den Hals gestochen, in dem Moment, wo ihm mitgeteilt wird, dass zwangsgeräumt wird, dass seine Wohnung, dass er seine Wohnung verliert. Und er hat sich dann aber wiederholt und dann kommt er jetzt also gestern nach Hause, findet einen Brief von der Bank. Das Problem mit seiner Wohnung wurde damals so gelöst, dass er diese sogenannte Dación en Pago gemacht hat. Also er verliert die Wohnung, aber hat dafür keine Schulden mehr von der Hypothek. Das war die theoretische Lösung. Jetzt kommt er nach Hause, findet einen Brief von der Bank, wo die Bank von ihm 22.000 Euro verlangt für die Kosten, die der Bank entstanden sind durch die Abwicklung der Zwangsräumung. Ja. Also für mich sind es nicht Selbstmorde, sondern das ist Mord, der begangen wird von unseren Bankern, unseren Politikern und unseren Richtern. Ja, mich ärgert das auch sehr, diese Desahucios. Ich krieg da richtig Magenschmerzen jeden Tag, wenn ich das lese. Für die Hörer, die jetzt nicht in Barcelona oder in Spanien sind, da werden tatsächlich, man spricht von 500 Räumungen täglich in ganz Spanien. Ja. Ja, ja. Das ist unglaublich. Man muss sich vorstellen, da werden 500 Familien am Tag einfach auf die Straße gesetzt, weil sie ihre scheiß Hypotheken, die ihnen vorher von der Bank aufgeschwatzt wurden, nicht mehr bezahlen können. Und da geht es nicht um allzu viel Geld. Also wenn man 2 Monate im Rückstand ist in Deutschland mit der Miete, dann passiert, weiß ich nicht, kriegt man irgendwie eine Mahnung. Aber hier in Spanien sitzt du auf der Straße irgendwie, wenn du diese Hypotheken nicht bezahlen kannst. Ja, also das betrifft natürlich hauptsächlich Leute, die kein Geld und einen geringen Bildungsstandard haben, weil diesen Leuten können sie natürlich besonders einfach diese Kredite aufschwatzen. Und es betrifft auch Immigranten, sehr viele arme Immigranten, ja, die hier angefangen haben in der Boomzeit mit kleinen Jobs, sie als Putzfrau eher am Bau oder als Maurer irgendwo, Gebäudereinigung, und plötzlich ist einer den Job los. Und wenn einer von beiden den Job los ist, ist auch die Hypothek nicht mehr bezahlbar. Und dann landen diese Leute wirklich buchstäblich auf der Straße. Ja, das ist ein Gesetz, das ist ein Gesetz, das ist sehr alt, sehr ungerecht. Und hier war ja auch ausländische Staatschefs aus Bolivien, aus Peru, die fordern seit langem, und Correa aus Ecuador, die fordern einfach, dieses kriminelle Gesetz zu ändern. Das gäbe es in keinem anderen Land. Ja, also das ist ein großer Unterschied zwischen Spanien und anderen Ländern, wo es zwar die Figur der Zwangsräumung auch gibt, aber immer unter bestimmten Bedingungen. Also sowieso ist klar, in Frankreich, in Deutschland, die Zwangsräumung ist das allerletzte Mittel. Vorher muss man alles andere versuchen. Und außerdem kann sie nur durchgeführt werden, wenn nach der Räumung eine gesicherte Unterbringung für die Familien da ist. Ja? Hier in Spanien ist das nicht so. Ja? Oder in Frankreich fällt mir gerade ein. In Frankreich wird prinzipiell im Winter keine Zwangsräumung durchgeführt, ja? Weil die Leute nicht bei der Kälte auf der Straße sein können. Ja? In Spanien können die Banken machen, was sie wollen. Und die Richter, vielleicht manchmal haben sie ein schlechtes Gewissen, aber das Gesetz ist so, die müssen das machen, die Richter. Ja. Und um diese Schweinerei vorzugehen, soll jetzt am nächsten Dienstag im Parlament eine Gesetzesinitiative eingebracht werden. Die kann normalerweise nur von Parteien eingebracht werden. Und aber diesmal, es gibt einen anderen Weg auch noch, ich weiß nicht, wie man das nennt in Deutschland, auf Initiative der Leute oder so, wo man dann Unterschriften braucht, eine bestimmte Menge von Leuten das fordern, dann muss das debattiert werden im Parlament. Das ist hier passiert, diese PAH, diese Plattform der Betroffenen mit diesen Hypothekengeschichten, die haben über 1 Million, glaube ich, fast 1,5 Millionen Unterschriften zusammengekriegt. Das wird jetzt im Parlament debattiert. Und also sie wollen diese Dación en Pago jetzt durchsetzen. Du verlierst zwar deine Wohnung, bist dann aber schuldenfrei. Die Pepe hat schon angekündigt, dass sie diesen Vorschlag boykottieren wird und nicht zur Beratung zulassen wird. Mal sehen, wie die anderen Parteien regieren. Und in diesem Zusammenhang ist diese Woche ein Name aufgetaucht, den würde ich empfehlen, sich zu merken, weil der wird in nächster Zeit noch öfter auftauchen. Anna Colau, so ähnlich, ja. Das ist die Sprecherin dieser Plattform der Betroffenen von Hypotheken. Und die hat schon am Dienstag, war die schon in Madrid im Parlament bei einer Kommission, bei der Wirtschaftskommission, und hat dort ihre Position vorgetragen. Auch geladen waren Vertreter vom Spanischen Bankenverband, der hat zuerst gesprochen, und Vertreter von allen Parteien waren dabei. Es war wirklich überraschend erfreulich, wie diese Frau gesprochen hat, 40 Minuten lang, ja, einmal alles natürlich sehr gut fundiert, und dann aber auch die Sprache, die sie benutzt hat, ne? Zum Beispiel in Bezug auf den Typen, der vorher geredet hat, vom Bankenverband, sagt sie, wenn dieser Typ angesichts der Tatsachen, die hier passieren, das sagt, dass die jetzige Gesetzgebung korrekt ist und er die verteidigen wird, wenn ich das höre, das sind Zyniker, das ist ein Krimineller, sagt sie. Ich muss mich zurückhalten, um nicht mit dem Schuh nach ihm zu werfen. Ne? Also das, die hat die Leute als Betrüger bezeichnet. Ne? Sagt, das sind keine Experten, die hier zitiert und geladen sind. Das sind Betrüger, ja? die Leute, die Hypotheken aufgeschwatzt haben. Die sie betrogen haben mit diesen Participaciones Preferentes, wo sie die Leute dann ihr Geld auf Dauer angelegt haben bis zum Jahr 9999, andere Produkte ihnen angetreten haben, gedreht haben und sich damit bereichert haben, ja. Also das finde ich toll, dass endlich mal so jemand diese Sprache benutzt. Sie wurde natürlich dann sofort zusammengeschissen vom Vorsitzenden und von der bürgerlichen Presse, ja. Aber positives, Colau heißt sie, glaube ich, Anna Colau. Ja, auf so einem Flugblatt hatte ich gerade ein hübsches Zitat von ihr gelesen, wo sie meinte, dass sie die Leute, die Alimentation, die sie nicht mehr brauchen, das Gemüse und das Obst, was sonst weggeworfen wird, lieber in eine andere Richtung werfen sollen. Das fand ich auch gut. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم نيمانسلاند صوت الحرية أجول تكريج نسران بامقران يقول شيء نسران نيمانسلاند Ich warte immer noch versteckt. Alle Menschen mögen mich, alle Menschen, alle Menschen mögen mich, alle Menschen, ich wiederhole, alle Menschen mögen mich. Menschen, auf Tatsachen basierte ich, 38, Grad erpicht. Als Tatsache geriet ich mich, so fall ich ins Gewicht. Menschen, alle Menschen mögen mich, alle Menschen, ich wiederhole, alle Menschen mögen mich, alle Menschen. Komm her, komm her, mit treuen Augen, ich brauch euch, ihr braucht mich auch, denn ich bin das gute Ende und warte auf Applaus. Alle Menschen mögen mich, alle Menschen, alle Menschen mögen mich. Menschen, ich wiederhole, alle Menschen mögen mich, alle Menschen. Alle Menschen mögen mich, alle Menschen. Alles hier bewundert mich, alle Menschen. Ich wiederhole, alle Menschen mögen mich. Ja, wir grüßen recht herzlich die Sendung Niemandsland aus Barcelona. von den zwei österreichischen Mädels Pia und Hanna, die ein bisschen Urlaub verbringen aus der Steiermark. Allen diesen Radiosender zu hören. Ja, wenn man hier aus dem Studiofenster schaut, dann sieht man einen wunderbaren, klaren Äther, einen tollen blauen Himmel draußen. Man möchte gar nicht glauben, in einem Land zu leben, das von der Krise so tief in die Depression gedrückt ist, dass die harmlosesten Menschen, die ich seit Jahren kenne, mir sagen, ich möchte eine Maschinenpistole, ich würde die alle abknallen. Solche Sachen hört man mittlerweile von jungen Leuten, von älteren Leuten, von konservativ gekleideten, braven Bürgern, die äußern sowas. Und das ist jetzt keine Niemandsland-Macke, die ich hier verbreite, sondern es ist eine Tatsache. Ich höre es wirklich oft und jeden Tag. Es gibt sogar Leute, die werden rot, die bekommen einen roten Kopf, die schämen sich richtig für ihre Politikerkaste. Viele meiner Schüler fragen mich natürlich oft, ja, und in Deutschland, wie ist das denn da? In Deutschland, Mensch, die Deutschen, die sind nicht so, die organisieren das alles besser. Da muss ich natürlich sagen, liebe Kinder, liebe Freunde, der Fall Flick hat schon vor über 30 Jahren gezeigt, dass man Politiker buchstäblich kauft. Es ging da um Graf Lambsdorff, es ging um FDP-Politiker. Das war die erste käufliche Politikerkaste, die FDP-Kaste, nach der Gründung der Bundesrepublik. Diese Leute wurden gekauft, die haben die Seite gewechselt, die haben einen Koalitionsverrat begangen und es gab schwarze Kassen bei allen Parteien, aber besonders natürlich immer bei den rechten Parteien. Die sind das bevorzugte Ziel der Großindustrie. Die werden einzeln ganz gezielt gekauft. Solche Fälle hat es in Deutschland immer gegeben. Die ganze Korruption, die gibt es immer. Die Korruption ist sogar halblegal. Korruption heißt auch Beraterverträge. Eine Firma gibt einem Politiker einen Beratervertrag und sagt, hier, wir zahlen dir 20.000 Euro, du lieferst uns eine Studie. Die Studie besteht aus einem Blatt, aus einem DIN A4-Blatt, bla bla, über die Märkte und die Entwicklung. Und dann überweisen wir ihnen über eine Consulting AG, die hat einen Sitz in Liechtenstein, 20.000 Euro, die gehören an Ihnen, die sind in Liechtenstein auf Ihrem Konto, da brauchen Sie es noch nicht mal zu versteuern. Das ist eine Form der Korruption. Eine andere Form der Korruption sind diese Vorträge. Steinbrück hält Vorträge vor irgendwelchen Industriefreaks und Bossen und bekommt dafür 10, 20, 25.000 Euro für 20 Minuten Blabla. Steinbrück Blabla, das würde sich niemand freiwillig anhören. Da würde man Eier und dieses Obst werfen, wenn dieses Bulldoggengesicht auch nur vor einem steht und macht den Mund auf. Aber die zahlen ihm dafür 20.000 Euro. Warum? Damit er ihre Gesetze durchs Parlament und durch die Kommissionen im Parlament peitscht. Das ist Korruption, die gibt's überall. Nur hier in Spanien, was ist hier anders? Was würdet ihr sagen? Was ist hier in Spanien anders an Korruption? Dass die vor die Mikros treten, sich an die Hodensäcke packen und noch lachen und die Leute beschimpfen, die es wagen, ihre Korruption überhaupt auch nur zu benennen. Ja, das kann man sicher sagen. Also der Unterschied zwischen hier und Deutschland, ich glaube gar nicht, dass es in Deutschland weniger Korruption gibt, aber sie wird vielleicht besser versteckt, besser unter den Tisch gekehrt, bisschen vorsichtiger alles gehandhabt als hier. Ne? Und hier kommt dann zur kriminellen Energie, die jeder von den Angehörigen dieser politischen Kaste hat, dann auch ein gehöriges Maß Dummheit noch dazu, ja, und dann ist es viel leichter, dass die auffliegen, diese Sachen, ja. Ja, ich hatte bereits zu Werner gemeint, im Moment macht es richtig Spaß, in Spanien fernzusehen. Wenn man das sieht, wie die sich irgendwie gegenseitig um Kopf und Kragen reden und die lügen, dass sich die Balken biegen und dann bepöbeln sie noch die freie Presse und das ist wirklich unglaublich. Und dann auch diese Frechheit jetzt, die gleichen Typen, die korrupt sind bis ins Mark, verkaufen sich jetzt als die Bekämpfer, die Korruptionsbekämpfer. Ja, da wird ein großartiger Pakt gegen die Korruption angestrebt, offenbar zwischen sozialistischen Partei und der PP. Die hiesige CEO, die genauso korrupt ist, hat jetzt der Maas vor ein paar Tagen einen Gipfel abgehalten. Ein Gipfel gegen die Korruption, wo er natürlich drin sitzt und seine Parteifreunde aus Lloret und Oriol Pujol und alle, die sich da, wo es der Hauptsitz seiner Partei verpfändet ist, weil sie in einem anderen Skandal Sicherheit leisten mussten. Da ist dann der aus der Duranier da mit dabei, von Union, ne? Und alle diese Typen schwingen sich jetzt auf als die Helden gegen die Korruption, die jetzt die Korruption bekämpfen will, oder in Madrid die Esperanza Aguirre da, ja? Sie ruft jetzt danach zur Regeneración de la Política y la Democracia, ne? Also man kann sich nur noch an den Kopf greifen. Ja, die Esperanza Aguirre ist natürlich so eine richtige politische Lumpenpompadour. Diesen Ausdruck habe ich letztens bei Balzac gelesen. Ich habe mich krumm gelacht. Das ist eine politische Lumpenpompadour. Die steht jetzt mit ihrem quietschvergnügten Altpuppengesicht vor den Kameras, feixt und freut sich diebisch wahrscheinlich, weil sie noch nicht auf der Liste ist. Warten wir mal ab. Die Frau ist ja auch Mitglied dieser neofrankistischen Korruptionsriege, die sich da an die Macht geputscht hat durch irgendwelche Umstände der Geschichte, wir wissen nicht welche. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass Ministerpräsident Rajoy letzte Woche angekündigt hat, seine Steuererklärung zu veröffentlichen, um auf diese Weise seine persönlichen Konten transparent zu machen. Wie blöd hält dieser Typ die Leute, dass er seine Steuererklärung veröffentlicht? Da ist doch kein Schwarzgeld drauf. In seiner Steuererklärung wird man das Schwarzgeld nicht ausweisen. Das beweist überhaupt nichts. Wenn er das einfach so sagt, dann denkt er, die Leute sind so doof, die wissen noch nicht mal, was Schwarzgeld ist. Doch wenn die von El País verbreiteten Dokumente korrekt sind, davon kann man ausgehen, hat Rajoy selbst dann gegen das Gesetz verstoßen, wenn diese Einkünfte beim Finanzamt deklariert worden wären. Also selbst wenn er dieses Schmier- und Schwarzgeld deklariert hätte, was er bestimmt nicht getan hat, beziehungsweise sein Steuerberater. Den Kabinettsmitgliedern ist die Annahme von Geldern für Aktivitäten, die nichts mit ihren politischen Funktionen zu tun haben, untersagt. Das ist so, das ist ein Gesetz hier in Spanien. Rajoys Rücktritt wird deshalb inzwischen von allen Seiten gefordert. Eine entsprechende Online-Petition wurde innerhalb weniger Tage mehr als eine Million Mal unterzeichnet. Das ist ja immerhin schon etwas. Aber was soll man machen? Die Leute sagen, wie kriegen wir die denn weg? Was können wir denn machen? Das ist die große Frage. Was kann man machen, um dieses kriminelle Gesindel aus den Amtsstuben zu kriegen? Was soll passieren? Wollte ich nochmal sagen, dass man immer das Gefühl hat, dass er jetzt ganz erschrocken ist, weil er so komisch guckt, als wenn er gerade eine Pille irgendwie eingeschmissen hätte. Das hat er aber immer schon. Das hat er schon immer, daran liegt das nicht irgendwie. Also ich weiß nicht, was man machen soll. Da hatte doch El Jueves, das Satire-Magazin, hatte doch mal eine Kuh neben ihnen kopiert. Die haben sie auch die Augen so verdreht. Die hatte Rinderwahnsinn. Und darunter hieß es, hat er Rinderwahn. Ja, seine aufgerissenen Augen, wenn er so in die Kamera glotzt, kommen vielleicht im besten Fall daher, dass er sagt, ja, bin ich vielleicht doch nicht so toll, wie ich gedacht habe, ne? Im besten Fall. Nee, aber der hat einfach Angst, dass ihm jetzt die Wähler wieder weggehen. Die letzten Umfragen sagen jetzt, dass die Wähler Absicht, die PP zu wählen, von 35 auf 30 runtergegangen ist. Das ist mal ein Anfang. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die Leute, die Sozialisten wählen wollen, wieder ansteigt. Also von, glaube ich, 7 oder 28% auf 30%. Damit hätten wir natürlich gar nichts gewonnen. Ja, die sind doch genauso korrupt. Das hat man ja gesehen. Ja? Also, aber es ist halt immer dieses Spiel. Ja, der Wechsel, die Wende, damit sich nichts ändert. Ja? Und dagegen sollte man eigentlich angehen. Und wer da offenbar nicht reinfällt auf diese Masche hier vom Zwei-Parteien-System ist genau diese Frau da zum Beispiel, die wir vorher zitiert hatten, von dieser PAH. Also die wollen jetzt, am nächsten Dienstag gibt es, wie gesagt, diese Anhörung da im Parlament. Und dann sagt die aber gleich am Ende ihrer 40-minütigen Intervention dort, wenn die Parteien am nächsten Dienstag nicht darauf eingehen, sondern die Sache abschmettern, dann werden wir den Druck, hat sie nicht nur gesagt, den Druck verstärken, sondern sie hat gesagt, wir sind jetzt an einem Scheideweg angekommen. Die Situation hat sich so verschärft, wenn die sich taub stellen, dann werden wir zur Aktion übergehen. Wir werden mit den Fingern auf diese Leute zeigen, nicht nur die Banken generell denunzieren, sondern wir werden auf sie zeigen, wo immer sie gerade sind und an ihrem Arbeitsplatz oder da, wo sie wohnen. Ja. Wir werden sie denunzieren als die Verantwortlichen für einen finanziellen Völkermord. Ja. Die Banken, die erlassen den Parteien, PP, Sozialisten, die Schulden, die geben denen großzügig Kredite und nachher brauchen die die nicht zurückzuzahlen. Ja. Aber den kleinen Leuten, die die Wohnung verlieren, da wird kein Euro verschenkt. Ja. Und dazu kommt eben diese ganze Geschichte. Ne? Der Rato, ne? Früher Wirtschaftsminister und der Aznar, dann geht er zum Internationalen Währungsfonds, dann kommt er wieder zurück, geht zu Bankia, reitet Bankia ins Verderben. Jetzt ist er bei der Telefonica-Berater, ja, oder der jetzige Wirtschaftsminister dann, dieser De Guindos, ne? Kommt von Lehman Brothers, wo die ganze Krise sogenannte angefangen hat in den USA. Dann kommt er nach Spanien, geht zu Nova Caixa Galicia, die jetzt dann nach seiner Geschäftsführung dort auch verstaatlicht werden musste. Und heute ist er Wirtschaftsminister. Das kommt alles dazu. Und da stehen 100.000 Wohnungen stehen im Moment leer. Ne? Für die leerstehenden Wohnungen, die jetzt den Banken gehören, die zahlen dann in ihrer Comunidad nicht die Gastos der Comunidad für die Unterhaltung des Gebäudes. Ja? Da kann man sich locker leisten, Schulden zu machen, um die Nachbarn da zu ruinieren. Und wie gesagt, unsere Regierung sagt dann eben, ja, wir tun ja was. Wir haben jetzt rausgebracht ein Código de Buena Conducta für die Banken, also für ein korrektes Geschäftsgebaren der Banken haben wir uns eingesetzt. Und das zeitigt jetzt seine Erfolge. Und danach gefragt, was denn für Erfolge damit erzielt wurden. Ja, wir haben Desahucios, Zwangsräumung verhindert. Nachgefragt, Sie haben inzwischen in den letzten Monaten 8 Zwangsräumungen verhindert, weil die Bank sich darauf eingelassen hat, darauf zu verzichten. Also auf diesem Grund von diesem Ehrenkodex da für die Bank. Ja. Und diese Plattform, die hatte also, die haben ja keinerlei Rekurse. Ja. Die machen das in ihrer Freizeit, sammeln Geld. Ja. Die alleine haben 1000 Zwangsräumungen verhindert. Ja. Also es ist eine Beleidigung und eine Verarschung der Bürger, die da stattfindet. Und jetzt gibt es eine der Aktivitäten auch von dieser Plattform, eine große Demonstration am nächsten Samstag, am 16. Februar. Und ich bin überzeugt, dass da sehr, sehr viele Leute kommen werden. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ja, und die letzte Viertelstunde ist angebrochen. Bammel, dein Kommentar dazu? Ich wollte nur schnell fragen, wann und wo das genau ist und sagen, da gehen wir alle hin, selbst wenn die uns im Rollstuhl dahin schieben müssen. Selbst oder? Wenn wir uns mit großem Augenschutz, wir müssen uns da Augenschutz wahrscheinlich anziehen, weil diese fiesen Gummigeschosse, die sind noch nicht aus der Welt. Also ich nehme mal an, dass eine zentrale Demonstration in Madrid sein wird, aber auch in anderen großen Städten. Wann und wo genau weiß ich nicht, aber am nächsten Samstag wird es sein. Wir werden es nächsten Samstag. Am 16. Februar. Vielleicht ganz zum Schluss noch, was mir wirklich immer auffällt, ist, es wird gesprochen sehr viel von den Politikern, die sich bestechen lassen. Aber Bestechung, Bestechungsversuch ist ja auch ein Delikt. Was ist mit den Bestechern, mit den Leuten, die da wirklich hingehen, von denen hört man so gut wie nichts, die von Bárcenas in Briefumschlägen verteilten Schmiergelder an einzelne Politiker als Parteienfinanzierung getarnt, sollen, und das ist jetzt der Punkt, von den großen börsennotierten Konzernen und wichtigen Bauunternehmen stammen. Welche Namen kommen da in der Presse? Welche Privatmenschen? Wo wohnen die? Welche Villen haben die? Was ist mit diesen Leuten? Davon erfährt man nichts. Diese Leute sind auch schon im Zusammenhang mit anderen Korruptionsskandalen aufgefallen. Das sind also notorische Bestecher, die eigentlich auch vor den Kadi gezerrt werden müssten. Die müssten bestraft werden. Bestechung, Beamtenbestechung ist ein Delikt. Die haben natürlich ihre Mittelsmänner, ihre Zwischenfreaks, die dann irgendwie eine kleine Firma irgendwo gründen, eine Consulting-Firma mit Sitz irgendwo, kriegen dann das Geld und gehen dann erst zu den Politikern hin. Aber mein Gott, jeder Richter, der ein bisschen, sagen wir mal, Gemeinsinn hat und Verstand von seiner Sache, der wird doch diese Strohmänner ganz leicht abschütteln können und an die Hintermänner kommen. Darum geht's. Wie die Zeitung Diagonal berichtete, sollen 4 der Bauunternehmen, die der PP Geld zugesteckt haben, anschließend mit dem Bau von 5 Krankenhäusern beauftragt worden sein, die als private Einrichtungen in der Gemeinde Madrid errichtet wurden. Ihr Geschäftsvolumen mit der Regierung beläuft sich auf 45 Millionen Euro im Jahr. Keine Kleinigkeit, kein Pappenstiel. In anderen Medien hieß es sogar, 3 der Baufirmen hätten in der Folge ihrer Zahlungen Aufträge in Höhe von 6,6 Milliarden erhalten. Und so weiter. Wir kommen nochmal auf diese Rechnungsprüfberichte für die Kontrolle des Finanzgebarens der Parteien und so weiter im Der Name Gericht ist in diesem Fall ein Witz, er ist falsch, denn die Ermittlungen führen keine Richter, sondern von den beiden Kammern des spanischen Parlaments ernannte Beamte. Diese agieren so langsam, dass die letzten, du hast das letzte Woche auch schon gesagt, Werner, die letzten veröffentlichten Berichte stammen aus dem Jahr 2007. Damit sind die ganzen Delikte schon verjährt zum großen Teil und da kräht kein Hahn mehr nach und so weiter und so weiter. Das perfekte System einer Kleptokratie, meine Damen und Herren. Die letzten Minuten möchte ich noch nutzen, um vielleicht über Filme und noch ein bisschen über Kino zu sprechen. Was läuft denn so im Moment in Kinos, wo jemand sagen würde, das müsst ihr sehen, da wollen wir rein, das gucken wir uns an. Bammel, was hast du da noch? Ich sehe, du hast ein paar schöne Notizen von der Filmotheka. Ja. Die letzten Wochen haben sie Programm gemacht, wo man dachte, mir schlafen die Füße ein, aber jetzt gibt es so viel zu gucken, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst reingehen soll. Ich gehe heute Nachmittag mir den El Topo angucken von Alejandro Jodorowsky, so ein schöner Lateinamerika-Klassiker. Ja. Dann haben die eine Reihe zu Nikatsu, das ist eine japanische Produktionsfirma, die in den 60er und 70er Jahren sehr populär war in Ostasien. Die haben tolle Sachen gemacht, da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Tarantino hat sich da sehr stark von beeinflussen lassen. Kill Bill ist quasi ein Remake von den Filmen, die da jetzt zu sehen sind. Und dann gibt's heute Abend um 22 Uhr gleich hinterher To Be or Not To Be von Ernst Lubitsch, Sein oder Nicht Sein. Und ich muss sagen, dümmer haben die Nazis nie in einem Film dagestanden wie in diesem Film. Also wer den noch nicht kennt, unbedingt ansehen. Er ist schon 60 oder 70 Jahre alt, aber er funktioniert immer noch hervorragend. Ein paar Worte, ein Meisterwerk aus dem Jahr 1942. Interessant, in welchem Jahr dieser Film gedreht wurde, ne? Mit der unvergessenen Carol Lombard und Jack Benny. Das ist ein bravouröser Balanceakt zwischen Grauen und Komik, muss man sagen. Politischer Satire und wirklich beschwingter Unterhaltung, kann man nicht anders sagen. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs musste sich auch die Warschauer Theaterwelt dem Nazi-Regime beugen. Anstatt eines antifaschistischen Stücks wird Hamlet wieder auf den Spielplan gesetzt. In den deutschen Uniformen aus dem Bühnenfundus drehen die Schauspieler die tollsten Dinger. Sie machen Nazi-Spitzel unschädlich, führen die Gestapo in die Irre und treiben ihre Aktionen auf eine, ja, gefährliche Spitze. Toller Film, ne? Ja, der ist gigantisch. Ja. Ich werde an diesem Wochenende auch irgendeinen Kinobesuch werde ich machen. Ob ich mir den Tarantino-Film antue, weiß ich noch nicht. Ich habe da sogar im Hinterkopf diesen Lincoln-Film. Ihr werdet vielleicht aufschreien, oh nein, Lincoln-Film, Spielberg. Aber was denkt ihr? Ich habe ihn auf dem Zettel. Du hast ihn auch auf dem Zettel. Ja, ich meine, der letzte Spielberg-Film hat mir so gut gefallen, der War Horse. Der hat mich wirklich beeindruckt. Und man muss sich natürlich fragen, wie bringen sie es denn? Wie bringt er jetzt dieses Kapitel der amerikanischen Geschichte? Sklaverei, Bürgerkrieg, Lincoln, Mordanschlag auf den Präsidenten. Ist natürlich ein interessantes Thema, oder? Ja, ich habe ihn mir eigentlich nur notiert, weil er in den USA so schlechte Kritiken bekommen hat. Ja? Mhm. Den Hitchcock habe ich noch auf dem Zettel. Ah ja, mit Anthony Hopkins und Helen Mirren. Ich befürchte, dass er nicht besonders gut ist, aber... Schauspieler machen guten Eindruck. Die Mirren und der Hopkins sind natürlich Größen. Ne? Ja. Ich glaube, da lohnt sich alles anzugucken. Und dieser Regisseur, Sacha Gervasi, der hat vorher einen Film gemacht, so eine Fake-Doku über eine Band, die es gar nicht gibt, Anvil. So eine Heavy-Metal-Band, der ist großartig. Und das ist sein erster Spielfilm, deswegen habe ich gedacht, vielleicht ganz falsch kann man da nicht liegen. Und gesehen habe ich... noch The Master von Paul Thomas Anderson und den fand ich auch ganz groß. Ja, ist gut. Ja, ist ein toller Film. Aha. Wie viele Sterne gibst du? 5 Maximum? Ich vergebe sowas nicht, weil ich dieses Punkte, Sterne, Hütchen, Bierflaschensystem, das gab es ja mal in Hamburg bei der Mopo, die haben Astra-Flaschen für Filme vergeben und ich habe immer gedacht, wie viel Bier muss man denn trinken, um den Film gut zu finden? Ist das die Empfehlung jetzt? Und dieses Sternchen, das ist alles, gut. Ich finde, man kann das nicht so pauschal bewerten, aber ist ein toller Film, ganz klar, ganz klasse. Ja, und mal gucken, was aus Berlin so die nächsten Tage kommen wird. Ich habe gehört, Isabelle Cochet hat einen neuen Film. Das ist ein Krisenfilm mit Javier Cámara und der Candela Peña. Das sind natürlich auch zwei tolle Schauspieler. Und da kann man wirklich gespannt sein, was die Cochet uns da präsentieren wird. Ich bin Fan übrigens ihres Kinos, ihrer Filme. Ich finde die großartig, die Frau. Die hat eine Kinosprache, die ist wirklich sehr besonders. Fantastisch ist die. Ja. Ja. Und ist Gianno Aljuez Garzón, ist das der? Ja. Ja. Ah, ja. Das ist der letzte Film von ihr, die Dokumentation. Und dann natürlich auch ein Film, ein chilenischer Film, Das No. Der heißt einfach nur No. Und der handelt von dem Plebiszit gegen Pinochet. Ihr wisst vielleicht, ihr erinnert euch, die letzten Zuckungen des Diktators waren, eine Volksbefragung zu machen, ob er im Amt bleiben darf als Ehrenpräsident des Parlaments oder was der da war. Der hat sich da eine Lebensfunktion aufgebaut und der hat das als Volksbefragung mit seiner ganzen Propagandamaschinenwucht der rechten chilenischen und konservativen Zeitungen an die Öffentlichkeit gebracht und die Linke musste eine Gegenpropaganda machen und hat dann auch gewonnen. Ich glaube, 53-47 war das Ergebnis und Pinochet musste abhauen. Ja, interessant, dass so ein Film mit so einem politischen Hintergrund nicht nur für einen Oscar nominiert ist, sondern er kriegt, ist scheinbar schon klar, dass er den kriegt, weil überall steht, als bester Auslands-Oscar kriegt dieser Film den Preis. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, der ist ja mit diesem García Bernal, ne? Mit diesem sehr quieklebendigen und sehr wuseligen Schauspieler, den man aus anderen Filmen, auch aus politisch engagierten Filmen kennt. Der hat ja auch für die Isia Boyain gedreht und da kann man was Tolles erwarten. Hübsch ist er auch. Ja, ist ein gut aussehender Bursche, muss man sagen. Jo, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir sollten eine Schlusswortrunde einführen. Werner, abschließende Worte? Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen gleich raus. Bueno, abschließende Worte nicht, weil wir können ja gar nichts abschließen. Es geht ja für heute, weiter. Für dieses Programm. Aber, aber noch eine... Nicht fürs Leben und die Welt. Noch eine Ankündigung. Und zwar gibt es hier in Barcelona heute Abend eine Informationsveranstaltung zum Prozess, der gerade in Deutschland stattfindet. Und zwar Prozess gegen Sonja Suder und Christian Gauger. Diese beiden sind angeklagt wegen Aktionen, die in 70er Jahren stattgefunden haben, also vor mehr als 35 Jahren. Und wegen Mitgliedschaft bei den RZ, bei den revolutionären Zellen, die eben damals aktiv waren. Ach du liebes bisschen, damit kommen die noch an. Ja, ja, und zwar jetzt, die haben dann natürlich da sich dann, weiß ich, Ende der 70er Jahre losgesagt von aus diesen Zusammenhängen, haben dann 22 Jahre lang unbehelligt in Frankreich gelebt, aber eben clandestin. Und wurden dann plötzlich im Jahr 2000 verhaftet. in Frankreich, aber sofort wieder freigelassen. Das war im Jahr 2000. Und dann nochmal 11 Jahre später werden sie wieder verhaftet und jetzt aber an Deutschland ausgeliefert. Ja. Und da wird ihnen jetzt seit ein paar Monaten stehen sie vor Gericht. Und man muss sagen, die RZ, die revolutionären Zellen, die haben auch Anschläge gemacht, wie zum Beispiel, weil du vorher die Morde zitiert hast von der RAF, wo dann Sartre jetzt gesagt hat, sie davon abbringen wollte. Ja, die revolutionären Zellen, die haben auch Anschläge gemacht, aber eben sind niemals dabei Personen zu Schaden gekommen, ne? Wie man das damals genannt hat. Es gab immer nur Gewalt gegen Sachen. Ne? Und warum jetzt aber nach 35 Jahren oder noch länger unerbittlich der Staat da die weiter verfolgt, ja, der verjährt nichts übrigens, ne, wie bei Steuerbetrügern, ne, die bei viel größeren Schaden anrichten, ne, in der Gesellschaft. Und die kommen also aus der gleichen politischen Klasse natürlich, die Steuerbetrüger, ne? Und da passiert nichts. Die anderen, diese zwei, Sonja Suder und Christian Gauger, die haben sich gewehrt und das soll jetzt nach über 35 Jahren bestraft werden. Wer da noch mehr wissen will über diese Geschichte, heute Abend, 20 Uhr, wo im Ateneo Libertario del Palomar, das ist bei der U-Bahn-Station Fabra y Puig, die Linie 1 in der Straße Coroleu Nummer 82. Jo, danke Werner, tschüss, schönes Wochenende, alles Gute. Tschüss Bammel, vielen Dank, noch ein Schlusswort. Ich möchte mich schnell bedanken für die Einladung. Ich komme bald wieder und mache wieder was zum Kino. Niemandsland ist dein Land, du hast schon einen Pass. Niemandsland, Pass, du bist ja Niemandsländer. Ich habe da schon die bürokratischen Maßnahmen eingeleitet. Du hast schon die Aufenthaltsgenehmigung und Staatsbürgerschaft, Ehrenstaatsbürgerschaft sowieso. Jo, tschüss, agur, meine Damen und Herren, bis nächsten Samstag. Da heißt es wieder Niemandsland, da sind wir wieder live dabei. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Fäusten.